Erster, dies ist ein Lied von David. Er floh vor König Saul in eine Höhle. Zweiter, Gott, sei mir gnädig. Ich suche Schutz bei dir. Ich bleibe bei dir, bis die Gefahr vorbei ist. Dritter, ich rufe zu Gott, dem Höchsten. Er wird mir helfen. Vierter, Gott sendet Hilfe vom Himmel. Er hilft mir. Gott zeigt mir seine Güte und seine Treue. Fünfter, ich bin umgeben von bösen Menschen. Sie sind gefährlich wie Löwen. Ihre Worte sind wie scharfe Schwerter. Sechster, Gott, zeige deine Größe über dem Himmel. Deine Ehre soll auf der ganzen Erde sein. Siebter, meine Feinde haben mir eine Falle gestellt. Sie gruben eine Grube für mich. Aber sie fielen selbst hinein. Achter, mein Herz ist stark, Gott. Mein Herz ist stark. Ich will singen und Musik machen. Neunter, wach auf, meine Seele. Wach auf, Harfe und Zither. Ich will früh am Morgen aufstehen. Zehnter, Herr, ich will dich loben. Ich will von dir singen vor allen Völkern. Elfter, deine Güte ist sehr groß, sie reicht bis zum Himmel. Auch deine Treue ist sehr groß. Zwölfter, Gott, zeige deine Größe über dem Himmel. Deine Ehre soll auf der ganzen Erde sein.